Wozu ist die 40-tägige Fastenzeit eingeführt worden? Die 40-tägige Fastenzeit ist eingeführt worden, um einigermaßen das strenge 40-tägige Fasten Jesu Christi in der Wüste nachzuahmen und um uns durch Buße darauf vorzubereiten, das Osterfest fromm zu begehen. Wir fasten nicht wie Christus, können wir auch nicht. 40 Tage und 40 Nächte nichts gegessen und nichts getrunken hat. Aber um das einigermaßen nachzuahmen, gibt es eben 40 Tage insgesamt. Zwischen den Sonntagen, dann noch vier vor ersten Fastensonntag, Aschermittwoch, 40 Fastentage, also 39,5 wenigstens, bis zum Karsamstag zu Mittag. Das Fasten Jesu Christi nachahmen, beziehungsweise die anderen Vorbilder im Alten Testament, der Moses 40 Tage auf dem Berg, wo er das Gesetz empfängt, der Elias, der in der Kraft der Gottesspeise 40 Tage die Wüste geht, zum Berge Gottes und noch einige andere Dinge aus dem Alten Testament. Goliath, der 40 Tage lang die Hebräer lästert und Gott lästert, dann eins draufkriegt, sozusagen. Ist vorbei. Und sich durch Buße drauf das Osterfest vorbereiten, das Osterfest fromm zu begehen.